Natürlich gab es auch in der Expedition Ärger in Hülle und Fülle. Da fehlte zuweilen die in den Briefen erwähnten Einlagen, die nach langem Suchen endlich in irgendeinem Büro gefunden wurden. Da war ein Brief, zu dem kein Umschlag geschrieben war, und dort war ein Umschlag, zu dem kein Brief heraufkam. Dann wieder stimmte eine Umschlagadresse nicht mit der Briefadresse überein. Auf dem Umschlag stand Gebrüder Lautenschläger in Pforzheim und im Brief stand Gebrüder Lautenschläger in Bückeburg. Es musste konstatiert werden, wo eigentlich die Gebrüder Lautenschläger residierten, und das verursachte wieder einen höchst unerwünschten Aufenthalt. Ferner kam es vor, dass der Expedient eine Einlage in ein falsches Kuvert gesteckt hatte, so dass sie jetzt an der richtigen Stelle fehlte und nicht gefunden werden konnte, und unter Umständen die sämtlichen Briefe wieder aufgerissen werden mussten. Und zwischen den Expedienten liefen die Kassenboten herum und drängten zur Eile. »Wir kommen zu spät, zur Post. Die Briefe werden uns nicht mehr am Schalter abgenommen, wenn wir nach 7:45 kommen. Wir können uns nicht die Lunge aus dem Hals laufen.« Waren die Briefumschläge geschlossen, so wanderten sie in die Hände des aufsichtsführenden Greisen Herrn Bittenberger, der sie frankierte. Dieser Posten galt halb und halb als Gnadenbrot. Bittenberger, der an Schreibkrampf litt und dessen Hände beständig zitterten, war seit Jahren pensionsberechtigt. Aber die Pension betrug nur 3/4 des Gehalts, und Bittenberger, der eine zahlreiche Familie und einen missratenen ältesten Sohn hatte, konnte und wollte nicht auf das 1/4 seines Gehalts verzichten. Was sollte die Direktion tun? Einen so greisen Beamten kündigen? Nein, das ging nicht. So hatte man ihn denn auf diesen stumpfsinnigen Posten gesetzt. Mochte er dort weiterwursteln, solange es sein kläglicher Gesundheitszustand zuließ. Schließlich erlosch auch das Licht in der Expedition. Es hatte wieder Verschiedenes nicht gestimmt, und Bittenberger wankte, auf seinen Spazierstock gestützt, bekümmert und hoffnungslos die Treppe hinunter, in der Gewissheit, dass ihn zu Hause noch weit härtere Kummer erwartete. Für die letzten Briefe war es richtig wieder zu spät zur Postablieferung geworden, und da sich ein wichtiges Schreiben nach Norddeutschland darunter befand, so musste halt ein Kassenbote nachts nach 10 Uhr diesen Brief persönlich in den Berliner Schnellzug werfen. Der betreffende Kassenbote hatte darob den schuldlosen Bittenberger mit einer Flut von Vorwürfen und massivsten Grobheiten übergossen, die der greise, kranke Mann zitternd und wehrlos über sich ergehen ließ. »Gut Nacht, Vater Bittenberger«, grüßte der alte Binder, als Bittenberger an der Portierloge vorbeikam. Auch der alte Binder hatte schon lange ungeduldig darauf gewartet, dass die oben in der Expedition endlich fertig würden, aber er ließ den kranken Kollegen nichts von seiner Ungeduld merken. »Gut Nacht, Vater Bittenberger. Allerweil fleißig, allerweil morgens der Erste, abends der Letzte.« Bittenberger lächelte müde. »Ja, der alte Binder war eine gute, ehrliche Haut. Der sagte ihm gerne was Liebes, aber was nützte das?« »Wie geht's denn alleweil, Vater Bittenberger? Was macht das verflixte Asthma?« »Schlecht geht's, Binder, schlecht. Ich werd's wohl nicht mehr lang mitmachen.« »Geh, machen's keinen Stuss«, protestierte Binder, scheinbar tief entrüstet. In Wahrheit teilte er vollkommen Bittenbergers pessimistische Ansicht. Und indem er die Sache in Scherzhafte hinüberzuleiten suchte, fuhr er fort. »Leut wie wir zwar, in de besten Jahr. Passen's nur auf, mir stecke noch manche Neujahrsgratifikatio ein, ehe wir ans Abkratzen denken.« Bittenberger winkte traurig mit der zittrigen Hand ab. Er dachte daran, was aus seinem ältesten Sohn werden würde, wenn er selbst nicht mehr da wäre. »Also, gute Nacht, Binder«, seufzte er und humpelte durch das Portal. Kopfschüttelnd sah ihm Binder nach. Auch er seufzte jetzt. »Ja, das ist das Leben«, philosophierte er. »Da soll man noch an Gerechtigkeit glauben. Als Saustall ist die ganze Welt, als Saustall und nichts weiter.« Er nahm die großen Schlüssel von der Wand und verschloss das schwere Eisentor vor dem Portal. Dann machte er den allabendlichen Rundgang durch sämtliche Räume des Hauses, sah nach, ob überall die Rollläden geschlossen und die Lampen ausgedreht seien, zog die Kontrolluhren für die nächtliche Ronde auf, überzeugte sich noch einmal, ob die Panzertür, die zu den Kellergewölben führte, verschlossen war, und schaltete die elektrische Klingelleitung zum Schutze gegen Einbrecher ein. So, jetzt war sein Tagewerk vollbracht. Mit ruhigem Gewissen konnte er das Schlüsselbund dem Nachtportier übergeben und sich in seine kleine Wohnung, bestehend aus drei neben der Portierloge gelegenen Zimmerchen, zurückziehen, wo seine Frau und sein Sohn bereits bei Hering und Pellkartoffeln auf ihn warteten. Martha hatte sich mit einem kurzen »Guten Abend« vom Couponbureau verabschiedet. Flüchtig und zerstreut klang dieser Gruß, denn ihre Gedanken weilten schon halb im Theater oder Kino, wo es den vortrefflichen Spieltenor Schramm als David, die süße Henny Porten als erstaunlich schicksalsreiches Findelkind zu bewundern gab. Benno begriff Marthas Vorliebe fürs Theater nicht recht. War es nicht viel genussreicher, die Werke unserer Klassiker daheim im stillen Stübchen mit Andacht zu lesen, als sie sich zwischen bemalten Pappdeckeln und Leinwand vorgestikulieren zu lassen? Und von Musik, so sehr er sie liebte, verstand er nicht viel. Ein Lied konnte ihn tief rühren, aber die stundenlange, lärmende Opernmusik sagte ihm nichts. Er war mit den meisten Opernhelden durchaus nicht einverstanden. Da war zum Beispiel der Siegfried, ein Held, für den man sich wohl begeistern konnte, solange er sich in Mimes Schmiede befand und Ambosse entzweischlug. Auch, dass er den Fafner tötete, war alle Achtung wert, schon weil der Drache so dummes Zeug redete. Es gibt in der menschlichen Großstadt schon genug quasselnde Drachen. Braucht's auch noch im Wald solche Viecher zu geben? Also bis dahin war gegen den Siegfried nichts einzuwenden. Aber weshalb kümmerte sich dieser unverdorbene, jugendstrotzende Naturbursche um den Nibelungenschatz und den Ring? Für so etwas durfte ein Held in Bennos Augen keinen Sinn haben. Das war gerade so, als hätte man ihm seinen angebeteten Schiller beim Couponschneiden abgemalt. Und was das Waldvöglein erzählte, das musste dem Siegfried erst recht ganz Schnuppe sein. Ein Held durfte sich nicht von einem Piepmatz verführen lassen. Wahrhaftig, der Siegfried hätte ihm mehr imponiert, wenn er sich inmitten der redenden Tiere hoch aufgerichtet und mit Rittershausens Stimme dazwischen gekräht hätte: »Ruhe, während der Arbeitszeit wird nicht geschwätzt!« Aber das Unverzeihlichste war die Erweckung Brünnhildes. Wenn er, Benno Stehkragen, ein gepanzertes Weib in einem Feuer, das nicht versenkte, im besten Schlaf gefunden hätte, er hätte sie nie und nimmer geweckt. Ja, ein kleines Kind, das hätte er auf den Arm genommen und ihm das Köpfchen gestreichelt und ihm zugeredet: »Du brauchst dich nicht vor dem Feuer zu fürchten«, und hätte es mit nach Hause genommen und bei sich behalten, bis sich die Mutter meldete. Aber ein Weib mit Schwert, Helm und Brünne, gepanzert bis über die Nasenspitze. Nein, das war keine Partie für den Siegfried. Er hätte dem Siegfried ein wunderzartes, treues, hingebendes Mägdelein zum Weibe gewünscht, aber nicht eine rabiate Athletin, die im Freien übernachtete und eine ganze Waffenkammer mit sich herumtrug. Und wenn sie von selbst erwacht wäre, so hätte er, Benno Stehkragen, an Siegfrieds Stelle gesagt: »Entschuldigen Sie, falsch verbunden«, und hätte die Brünnhilde Brünnhilde sein lassen. Nein, dieser Siegfried war kein reiner Held für seine Begriffe. Und so erging es ihm mit den meisten Helden der Oper und des Musikdramas. Sie sangen wohl recht schön, wenn auch ein bisschen viel und lang, aber lieben konnte man sie nicht, noch sich für ihre Taten begeistern. Schade, dass Martha eine solche Vorliebe für das Theater besaß. Es war Benno ein Rätsel. Und dennoch war dieses Rätsel so einfach zu lösen. Er, Benno Stehkragen, besaß eine ungestüme, krause Fantasie, die freien Flug brauchte. Die sinnfällige Darstellung von Kunstwerken auf der Bühne legte seiner Fantasie Ketten an. Im Theater befand sich nicht nur seine kleine, bucklige Körperlichkeit in einem geschlossenen Raum, auch sein Empfinden, sein Denkvermögen waren in eine große Schachtel eingesperrt, wie ein Maikäfer in eine Botanisierbüchse, und stießen auf allen Seiten schmerzhaft an, sobald sie sich zum Fliegen anschickten. So war es ihm schon als Kind gegangen. Als kleiner Bub hatte er einmal zum Geburtstag einen großen Baukasten erhalten. Damit baute er die wunderschönsten Häuser, Brücken und Paläste. Aber es lag diesem Baukasten auch ein Heftchen mit Vorbildern und Anleitungen bei. Und nach diesen Vorbildern brachte er beim besten Willen nichts zustande. Der Vater, zornig über den dummen, ungeschickten Jungen, zankte, und Benno zog sich verschüchtert mit seinem Baukasten in die dunkle Speisenkammer zurück, kauerte auf den kalten Boden nieder und errichtete dort in der Finsternis die herrlichsten Schlösser. Hatte er eines beendet, so öffnete er die Türe, ließ das Licht hereinfallen, bewunderte sein Werk und belohnte sich freigebig mit den Rosinen, die so nahe standen. Bis seine Mutter fand, dass diese eigenmächtigen Belohnungen zu tief in ihr Haushaltsbudget eingriffen und der Baukasten in einem wohlverschlossenen Schrank verschwand. In Gedanken aber baute Benno noch lange die prächtigsten Gebäude.